NDR Info. Das Hörspiel. Poet, Essayist, Publizist. Hans Magnus Enzensberger ist einer der bedeutendsten deutschen Intellektuellen. Ob Ossis und Wessis, der Schreckensterror der Islamisten, die EU, die deutsche Rechtschreibreform, kaum ein Gegenstand, dem er sich schreibend nicht genähert hätte. Enzensberger ist immer ein streitbarer Zeitgenosse, ein unbestechlicher Beobachter. Am 11. November wird Enzensberger 90 Jahre alt. Christiane Ohaus hat seine Sammlung von Capriccios, philosophischen Gedanken, Anekdoten, erschienen unter dem schlichten Titel Album, fürs Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Es folgt der erste Teil. So wie die Elster mit allem, was sie findet, und sei es noch so unscheinbar, ihr Nest schmückt. Dabei holt sie gerne, was glitzert, hervor. Ob Strass oder Diamant ist ihr ziemlich gleichgültig. Schande und Schmuck sind beieinander, wo eines Mannes unverzagter Mut konfus gemustert gehen will, wie Elsternfarben. Trotzdem, der kann doch noch glücklich sein, denn an ihm ist etwas von beiden, vom Himmel und von der Hölle. Wer sich mit der Treulosigkeit zusammensetzt, der hat die schwarze Farbe ganz und muss auch nach der Finsternis geraten. Und so hält der, der feststeht und treu, es mit dem Weißen. In China, sagt man, sei es die Farbe der Trauer. Anderswo steht das Weiße für die Unschuld und die Keuschheit ein. Es ist die Farbe des unbeschriebenen Blattes. Eine vornehme, eine konservative Farbe. Legitimisten und Konterrevolutionäre haben sie auf ihre Fahnen geschrieben. Album. Hörcollage nach dem gleichnamigen Buch von Hans Magnus Enzensberger. Bearbeitung Christiane Ohaus. Erster Teil. Dieses fliegende Beispiel ist zu flink für dumme Menschen. Sie bringen es nicht fertig, ihm nachzudenken. Wolfram von Eschenbach, Parzival. Ihr wisst doch, was ich meine. Auf den Physiker, der uns ins Wort fällt, sind wir gefasst. Er wird uns darüber belehren, dass Weiß gar keine Farbe ist. Wir werden uns hüten, ihm zu widersprechen. Lieber geben wir ihm Recht, wenn er fortfährt und uns zu bedenken gibt, dass es gar kein reines Weiß gibt. Frisch gefallener Schnee hat einen spektralen Reflexionsgrad von 0,8 und das Äußerste, was unsere synthetischen Künste zustande bringen, ein Magnesiumoxid, erreicht gerade 0,97, auf einer Skala, deren Maximum bei 100 liegt. Der einfache Schluss aus diesen Erwägungen lautet, ganz ohne Dreck geht es nicht. Nur indem es sich mit dem Unreinen vermengt, kann das Reine in Erscheinung treten. Das Weiße ist das Unerreichbare. Ich will mit alledem nur sagen, ihr habt es nicht mit einem Tagebuch zu tun, sondern mit einem Capriccio, einem Quodlibet, einem Potpourri. Besser gesagt, mit einem Mixtum Compositum, einem Commonplace Book. Oder schlicht und einfach mit einem allgemeinen Brouillon. Bin ich verständlich? Capriccio. Ich meine, ein Hodgepodge, ein Marimagno, ein Salmagundi, mit anderen Worten, was hier vorliegt, ist wahrscheinlich eine Olla Podrida, ein Kuddelmuddel, ein Sammelsurium oder ein Ragout. Das heißt, es handelt sich schlicht um einfach um Miszellaneen. Natürlich könnte ich auch von einer Macedoine sprechen. Von einem Charivari oder einem Pelmel. Nein, einen Moment bitte, gleich komme ich drauf. Es ist ein Gallimaufre, eine Ragbag, ein Pasticciaccio oder, verflixt, es liegt mir auf der Zunge, gleich habe ich es. Also mit einem Wort, es ist ein Zibaldone, ein Medley, ein Farago, kurz und gut und damit fertig. Es ist ein Scrapbook. Scrapbook. Neutrum. Sammelbuch für Ausschnitte, Bilder, Lesefrüchte etc. Oder ist das zu hoch gegriffen? Vielleicht. Vielleicht handelt es sich ja nur um eine Wundertüte. Wundertüte? Nur. Damit wir uns aber recht verstehen, meine Lieben, so und nicht anders geht es zu in unserem Gehirn. einem undisziplinierten Organ, das sich an keine Reihenfolge hält, ohne Inhaltsverzeichnis auskommt und keine Chronologie kennt. There was a young lady whose chin resembled the point of a pin. So she had it made sharp and purchased a harp and played several tunes with her chin. Edward Lear. Diese junge Dame aus Reggio pflegte ein holdes Arpeggio mit ihrem scharfen Kinn zu harfen. Die talentvolle Dame aus Reggio. Nonsensverbote, wie sie in der deutschen Literatur üblich sind, schaden der Fantasie. Morgenstern ist dort unsterblich, wo er gegen sie verstößt. Auch Brecht war über den Blödsinn nicht erhaben. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Er wusste eben, was er an Karl Valentin hatte. Quunk, quai, quorum, quunk, quai, qua. Mahagoni, Mahagoni, mörderisches Mekka, Mahagoni, Paradies der Schurken und der Anarchisten. Dort gibt es kein Zufluss, der Gottlos, keine direkte Goldstadt am fernen Opernhimmel. Mahagoni, Himmel, Gold, Pergament, Vater Morgana der Freiheit, Utopie als Karikatur. Ist Mahagoni ein Erlebnis? Fragte Brecht in seinen Anmerkungen zur Oper und gab zur Antwort, es ist ein Erlebnis, denn Mahagoni ist ein Spaß. Ein erheblicher Teil des Publikums war anderer Meinung. Lotte Lenya erinnert sich an die Uraufführung von 1927. Die Leute schrien, jubelten und pfiffen aus vollem Halse. Brecht hatte glücklicherweise daran gedacht, uns mit Trillerpfeifen auszustatten. Und so pfiffen wir erbittert zurück. 3 Jahre später versuchte die SA, die Leipziger Aufführung zu sprengen. Als der Vorhang gefallen war, musste die Polizei das Haus räumen. Auch den linken Genossen wollte die Oper partout nicht gefallen. In keinem kommunistischen Land ist Mahagoni je auf einem Spielplan erschienen. Ist Mahagoni ein Spaß? Tja, wer das wüsste. Es ist voll von rüdem Quatsch. Aber 2 der größten Gedichte des Jahrhunderts stehen darin. Es redet mit einem Unterton von biblischem Ernst und quasselt Pidgin-Englisch im Falsett. Mahagoni, das ist große Arie und Bumsmusik. Jazz und Männergesangsverein, Grand Guignol und Elegie, Mythos als Revue und Faust im Kostüm von Karl Valentin. Bei einer der sagenhaften ersten Aufführungen soll ein Herr aus dem Publikum gleichzeitig applaudiert und gepfiffen haben. Dieser Mann hat Mahagoni verstanden. Auf nach Mahagoni, die Luft ist kühl und frisch. Dort gibt es Pferd und Weiberfleisch, Whisky und Pokertisch. Quodlibet. Ein Quodlibet, lateinisch wie es beliebt, ist ein Musikstück, in dem Melodien kombiniert werden, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben. Im Gegensatz zu Potpourri und Medley liegt dabei der Schwerpunkt ursprünglich auf dem gleichzeitigen Erklingen. Aus diesem Grunde sind Aspekte der Polyphonie und des Kontrapunkts betroffen. In der Altwiener Volkskomödie ist das Quodlibet eine szenische Liedform, bei der klassische Musikelemente mit einfachen, oft banalen Melodien kontrastiert und vermischt werden. Epitaph für Johnny Mahoney. Gesucht werden! Leocadia Beckwick, Dreieinigkeitsmoses und Fetti der Prokurist. In einer öden Gegend hält ein großes, übel zugerichtetes Lastauto. Kein Orakel, kein himmlischer Wink steht am Anfang des mythischen Orts, sondern eine Autopanne. Kein Aeneas begründet die Stadt, sondern Petty der Prokurist, Dreieinigkeitsmoses und Leocadia Beckbick, Schankwirtin und Puffmutter. Kein Opfertisch wird aufgerichtet, sondern eine Bartheke. Sie ist der Hausaltar der zukünftigen »Hier darfst du Schenke« des Hotels zum reichen Mann. Der Ort ist Amerika, wie es auf keiner Landkarte steht. Ein erfundenes, halluziniertes Amerika, das erträumte anderswo aller defraudanten Hungerleider und schwarzen Schafe der alten Welt. Mahagoni, das heißt Netzestadt. Im Salon warten 6 Mädchen und 6 Schaukelstühle auf die Gäste, die da kommen sollen. Sie kommen zuhauf. In den nächsten Jahren zogen die Unzufriedenen aller Kontinente der Goldstadt Mahagoni entgegen. Das gelobte Land empfängt sie mit der Frage, wünschen Sie sich zuerst mit frischen Mädchen zu versorgen? Auf diese Weise begegnen sich das berühmte Liebespaar der Goldstadt, Jim und Jenny. Es ist die flüchtige, die große Liebe, allerdings auf solider Geschäftsgrundlage. Die Männer von Mahagoni rauchen, schaukeln, pokern und trinken. ist. Aber etwas fehlt. Darüber kann auch die ewige Kunst in Gestalt eines elektrischen Klaviers, welches das Gebet der Jungfrau spielt, nicht hinwegtäuschen. Mahagoni ist frei, aber nicht frei von Langeweile. Vor dem Hotel zum reichen Mann erscheinen Schilder. Schon Sie gefälligst meine Stühle. Vermeiden Sie anstößige Gesänge. Das hören die Männer von Mahagoni nicht gern. Die ersten Gäste reisen ab. Alle großen Unternehmungen haben ihre Krisen. Aber aus ihrer Not wird die Goldstadt durch eine größere Not errettet. Es naht ein Taifun. In dieser Nacht des Grauens werden in Mahagoni die Gesetze der menschlichen Glückseligkeit entdeckt. Sie lauten: So wie wenn's einen Hurrikan gibt, so wollen wir immer leben. Wie durch ein Wunder verschont der Sturm die Stadt. Er ist überflüssig. Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun, denn was er an Schrecken tun kann, das können wir selber tun. Ein Chor von Engelsstimmen intoniert die Weise. Die Stadt der Freude ward verschont. Von nun an war der Leitspruch der Mahagoni-Leute: Das Wort, du darfst. Darauf werden die Schrecken der Freiheit intoniert. Fressen, lieben, kämpfen, saufen. Unter Schrammelklängen frisst sich Jakob Schmidt zu Tode. Nach dem großen Gelage stellt sich allerdings ein kleiner Nachteil der goldenen Stadt heraus. Ihre Gäste dürfen alles, aber nur gegen Kasse. Jim Mahoney hat aber sein ganzes Geld verloren. Er kann seine Zeche nicht bezahlen. Er wird verhaftet und abgeführt. Jimmy, sieh doch noch einmal nach. Irgendwo hast du doch noch sicher etwas. Was? Der Herr hat keine Moneten? Was? Der Herr will nicht bezahlen? Wissen Sie, was das bedeutet? Mensch, da bist du abgeläutet. Die nächsten Szenen zeigen die Folgen der Bargeldlosigkeit. Das Hohe Gericht von Mahagoni tritt zusammen. Die Verhandlung ist von kurzer Dauer, denn der Fall ist klar. Aber weil du meine 3 Flaschen Whisky und meine Storchsteine nicht bezahlt hast, darum wirst du zum Tode verurteilt, Jimmy Mahoney. Hinrichtung und Tod des Jimmy Mahoney. Viele mögen die nun folgende Hinrichtung des Jimmy Mahoney ungern sehen. Aber auch Sie, mein Herr, würden unserer Ansicht nach nicht für ihn zahlen wollen. In der Schlussszene des Stückes, ganz große Oper, Apotheose, Weltgericht, demonstrieren vor einer Ansicht von Mahagoni, das in Flammen steht, in zunehmender Verwirrung, Teuerung und Feindschaft aller gegen alle, die noch nicht erledigten für ihre Ideale. Unbelehrt. Zwischen den Demonstranten erscheint ein Leichenzug. Vor der Bahre Jimmy Mahoneys tragen Mädchen an einer Stange sein Hemd und auf leinernen Kissen seine Uhr, seinen Revolver und sein Scheckbuch. Das Stück endet mit den Worten: Können uns und euch und niemand helfen. Können uns und euch und niemand helfen. Vor der Blase ist vor der Blase. Vor der Blase ist vor der Blase. Vor der Blase ist vor der Blase. Vor der Blase ist vor der Blase. Über Mobutu Sese Seko Koku Ngbendu Wa Tsabanga weiß die Folklore vieles zu berichten. Sein Umgang mit Geld stellt die Leistungen aller Investmentbanker in den Schatten. Er hinterließ einige Milliarden Dollar auf seinen Konten in der Schweiz und anderswo. Prognosedämmerung. Armand Gatti wird in Peking Mao Zedong vorgestellt. Er fragt den vorsitzenden Massenmörder, wie er sich die Zukunft der Menschheit denke. Der greift in seine Brusttasche, holt ein Notizbuch hervor, blättert darin, bis er eine leere Seite findet, reißt sie heraus und überreicht sie dem Frager. Ein Brief an einen berühmten Dichter. Sehr geehrter Herr, in Ihrem Gedicht »The Vision of Sin« heißt es: »Every minute dies a man, every minute one is born.« Ich brauche Ihnen kaum darzulegen, dass nach dieser Berechnung die Bevölkerung der Welt tendenziell zu einem stabilen Gleichgewicht gelangen würde, während es eine wohlbekannte Tatsache ist, dass diese Gesamtzahl fortwährend zunimmt. Ich nehme mir deshalb die Freiheit, Ihnen vorzuschlagen, dass die fehlerhafte Berechnung, die Ihrem ausgezeichneten Gedicht zugrunde liegt, in der nächsten Auflage wie folgt korrigiert werden sollte. Every moment dies a man and 1/16 is born. Ich darf hinzufügen, dass der genaue Wert bei 1,167 liegt, aber selbstverständlich muss den Gesetzen der Metrik eine gewisse Lizenz eingeräumt werden. Tatsächlich nahm Alfred Lord Tennyson sich diese Belehrung zu Herzen. In allen Auflagen, die nach 1850 erschienen sind, lautet die fragliche Zeile: Every moment dies a man, every moment one is born. Prognosedämmerung. Der Pluralismus verschont nichts. Auch die Zukunft ist nicht gegen ihn gefeit. In allen natürlichen Sprachen ist sie, als ob sich das von selbst verstünde, ein Singularitantum, so wie die Vergangenheit und die Gegenwart, von denen die meisten von uns nach wie vor glauben, dass sie nur einmal vorkämen. Wenn wir dagegen an das denken, was uns bevorsteht, schwindelt uns der Kopf. Die Zukunft ist als homogene Vorstellung undenkbar geworden. Die Futurologie ist die Wissenschaft vom Kaffeesatz. Der Zukunftspluralismus gehört inzwischen zur Innenausstattung der Normalität. Derselbe Mensch, der davon überzeugt ist, dass eine weltweite Katastrophe unmittelbar bevorsteht, schließt ohne mit der Wimper zu zucken eine Lebensversicherung auf 30 Jahre ab. Ah, das Hin- und Herpendeln zwischen Wassermann-Zeitalter und Apokalypse, New Age und Rentenkalkül, Nirvana und Anlageberatung ist längst zu einem massenhaften Phänomen geworden. Der nukleare Krieg in Europa, noch vor wenigen Jahren ein obsessiver Angsttraum, ist aus der kollektiven Fantasie so gut wie ganz verschwunden. An seiner Stelle wird in zahllosen Versionen der ökologische Untergang beschworen. So erscheint noch das Unvorstellbare als bloße Variante. Das Aussterben der Gattung als austauschbares Spielmaterial. Auch die Visionen vom Untergang gehorchen dem Verwertungszyklus der Medien. Ihre Totalität ist scheinbar. Die Endgültigkeit, die sie beanspruchen, lässt Platz für andere, die ebenso ausschließlich auftreten. Alles wird ganz anders. Weil die Weltwirtschaft demnächst zusammenbricht. Weil die künstliche Intelligenz das Subjekt ersetzt. Weil unheilbare Seuchen alle anderen Katastrophen überflüssig werden lassen. Weil die Gentechnik dem Menschen ein Ende macht. Und so fort. Und so fort. Und so fort. Aber auch auf den Pessimismus ist kein Verlass. Die Koexistenz des Unvereinbaren herrscht auch in der Expertensphäre. Als Pioniere der modernen Wahrsagerei können die Ökonomen gelten. Seit eh und je, gänzlich unangefochten von jeder Widerlegung durch die Realität, stellen sie der Wirtschaft mit ernster Miene ihre Horoskope. Der Common Sense, der an das Durchwurschteln glaubt, immunisiert sich auf die Dauer gegen die Handlungsanweisungen, die sowohl in positiven wie in negativen Prophezeiungen verborgen sind. Wer einen Blick in die Zukunftsszenarien aus den 50er, 60er, 70er Jahren wirft, wird zugeben müssen, dass der gesunde Menschenverstand in seiner Beschränktheit nicht schlechter abgeschnitten hat als alle Thinktanks dieser Welt. 1988. Thomas Mayer, Chefökonom der Deutschen Bank für Europa. Dieser ältere Herr aus La Roche war befreundet mit einem Frosch. Er lernte zu quaken und lebte von Schnaken. Der gelehrige Herr aus La Roche. Edward Lear. Ich bin leider so alt, dass mir die Worte nicht als rechtmäßige Bewohner, sondern als Mäuse, Raubtiere, Diebe, Buhler, Flüchtende und dergleichen mit meinen Empfindungen aus dem Maule laufen. Gott erhalte sie in seinem Schutz. Clemens Brentano an E.T.A. Hoffmann, 1817. Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache. Das rechte Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche Irrtum ist nur zu bewundern, dass die Leute meinen, sie sprechen um der Dinge willen. Gerade das Eigentümliche der Sprache, dass sie sich bloß um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie ein so wunderbares und fruchtbares Geheimnis, dass wenn einer bloß spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originellsten Wahrheiten ausspricht. Will er aber von etwas Bestimmtem sprechen, so lässt ihn die launige Sprache das lächerlichste und verkehrteste Zeug sagen. Daraus entsteht auch der Hass, den so manche ernsthafte Leute gegen die Sprache haben. Sie merken ihren Mutwillen, merken aber nicht, dass das verächtliche Schwatzen die unendlich ernsthafte Seite der Sprache ist. Wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte, dass es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei. Sie machen eine Welt für sich aus. Sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus und eben darum sind sie so ausdrucksvoll. Wenn ich damit das Wesen und Amt der Poesie auf das Deutlichste angegeben zu haben glaube, so weiß ich doch, dass es kein Mensch verstehen kann und ich ganz was Albernes gesagt habe, weil ich es habe sagen wollen und so keine Poesie zustande kommt. Novalis, Monolog. Papier. Ich bin selbst in einem Beruf tätig, zu dessen Ausübung Papiererzeugnisse benötigt werden. Und ich gebe zu, dass mir mein Metier gefällt, was vermutlich die allermeisten, Gott sei es geklagt, nicht von sich sagen können. 50 Jahre keine Reue, keine Müdigkeit, keine Langeweile. Insofern habe ich Glück gehabt. Ja, aber wenn die Sache nur nicht einen zentnerschweren Nachteil hätte, wenn nur das viele Papier nicht wäre. Das ist der X-Haken. Joseph Heller, Catch 22. Deutscher Titel, der X-Haken. Nicht, als hätte ich etwas gegen Briefe, sofern sie nicht maschinell unterzeichnet sind, sondern eine Handschrift haben. Bücher öffne ich oft. Eine Zeitung am Tag genügt. Manuskripte ertrage ich, ohne zu jammern. Und schon gar keine Einwände habe ich gegen das Papier im Badezimmer. Dagegen die Zelluloseprodukte, die den Briefkasten verstopfen und das Zimmer in eine Müllhalde zu verwandeln drohen. Schon ihre bloße Zahl ermattet die Seele und lässt Hassgefühle aufkommen. Da ich aber nicht der Einzige bin, der solchen Zumutungen ausgesetzt ist, will ich mich der Mühe einer Aufzählung unterziehen, auch wenn es in der Natur der Sache liegt, dass an Vollständigkeit nicht zu denken ist, schon weil jeder Tag neue Heimsuchungen mit sich bringt. Mehr als eine Musterkarte habe ich nicht zu bieten. Hier ist sie. Nur Mut. Postwurfsendungen, Taxiquittungen, Unwirksamkeitsvermerke, Terminplaner, Schriftsätze, Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Mängeleinreden, Vertragsausfertigungen, Löschungsbewilligungen, Diplomarbeiten, Daueraufträge, Atteste, Steuerbescheide, Mahnungen, Parkzettel, Ausführungsbestimmungen, Sonntagsbeilagen, Führerscheine, Kommissionsdirektiven, Eigentumsvorbehalte, Beglaubigungen, Spesenbelege, Gewährleistungsausschlüsse, Sterbeurkunden, Lohnsteuerkarten, Anzugsgenehmigungen, Gutachten, Mitgliedbeitragserinnerungen, Rückscheine, Verbandsmitteilungen, Serviceangebote, Hundbrief, Zahlungsbefehle, Familienbucheintragungen, Beherrschungsverträge, Vereinsregister, Eintragungseinsprüche, Geschäftsberichte, Schadensersatzanspruchsanzeigen, Ehefähigkeitszeugnisse, Wertangaben, Unberührbarkeitsklauseln, Leserbriefe, Zollerklärungen, Breitensportförderungsprogramme, Visaanträge, Abwassergebührenerhöhungen, Zirkulare, Aufenthaltserlaubnisse, Hinterlegungsscheine, noch mehr Papier, Nachlassverbindlichkeiten, Papier, heißt in der Sprache der Diplomatie eine informelle Mitteilung unterhalb eines Memoir oder eines Memorandums. Heute gelegentlich ersetzt durch Non-Paper. Müll zieht Müll an. Hauptversammlungseinladungen. Angeblich alte Weisheit. Nachzahlungsaufforderungen. Vormundschaftsgerichtsergänzungsbeschlüsse. Fotokopien. Tariftabellenerläuterungen. Verfassungsschutzberichte. Rentenbescheide. Politbarometer. Referentenentwürfe. Jubiläumsofferten. Wohnraumzuteilungsbescheinigungen. Geheimnummern. Nachlassverwaltungsanordnungen. Sichtvermerke. Therapieangebote. Klageschriften. Beschlussfähigkeitsfeststellungen. Persönlichkeitstests. Stiftungssatzungsänderungen. Kundenbindungsprogramme. Verzichterklärungen. Fragebogen. Aktionskataloge. Abfallbeseitigungsbestimmungen. Kostenfestsetzungsbeschwerden. Horoskope. Abtretungserklärungen. Erbscheine. Änderungskündigungen. Eckpunkte. Polizeiliche Anmeldungen. Konjunkturanalysen. Niedergelegte Schriftstücke. Unwetterwarnungen. Rätsmittelbelehrungen. Newsletter. Umsatzberechnungen. Einlieferungsscheine. Abtretungsanerkennung. Röntgenbefunde. Tourneeabsprachen. Reservierungsbestätigungen. Enzyklen. Datenschutzvermerke. Aktionsversteigerungsbekanntmachungen. Ihr wisst doch, was ich meine. HME dankt für Ihre Zusendung, gibt jedoch zu bedenken, dass er sich schon aus Gründen seines erstaunlichen Alters an die berühmten Regeln eines amerikanischen Autors halten muss. Die lauten folgendermaßen. Edmund Wilson bedauert, dass er nicht in der Lage ist, Manuskripte zu lesen, zu beurteilen, zu lektorieren oder weiterzuempfehlen, Vorworte oder Einleitungen zu schreiben, Vorträge zu halten, Fragebögen zu beantworten, Zitate für Klappentexte zu verfassen, Autogramme zu versenden oder seine Bücher für Personen zu signieren, die ihm unbekannt sind. Diese Liste ließe sich ergänzen. Es ist für einen Schriftsteller kein Vergnügen, seine eigenen Texte auszulegen, die Interpretationen anderer zu kommentieren, Aufrufe zu unterschreiben oder auf Verlangen politische Stellungnahmen abzuliefern mit den besten Empfehlungen. Aufzeichnungen eines missvergnügten, matt, nichtssagende Reflexionen, die wie ein zäher Schleim den übrigen blanken Tatsachen anhängen. Wohlstilisiertes, nicht geistreiche Unsittlichkeit. Treulosigkeit. Hinterlist. Literarische Verräterei. Anarchie. Ästhetische und sittliche Verwilderung. Eine Pulverkammer. Ein Schandbuch. Das ist Gift, geradezu Gift für das unwissende Publikum. Alle diese Urteile stammen von der Blüte des deutschen Geisteslebens, von ehrwürdigen, soliden, gesetzten Lehrstuhlinhabern in Bratenrock und Vollbart. Karl August Varnhagen von Ense, das Ziel dieser Schimpfkanonade, dieser kollektiven Hysterie, dieser unkontrollierten Wutschreie, wurde 1785 als Sohn eines Arztes in Düsseldorf geboren. Der hessische Minister für Arbeit, Volkswohlfahrt und Gesundheitswesen, Wiesbaden, den 28.09.1962. Betrifft Antrag auf Aufnahme in die Liste der jugendgefährdenden Schriften. Hiermit wird beantragt, die Schrift Katz und Maus, eine Novelle von Günter Grass, Hermann Luchterhand Verlag, gemäß § 1 Absatz 1 GJS in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufzunehmen. Begründung. Die Schrift enthält zahlreiche Schilderungen von Obszönitäten, die geeignet sind, Kinder und Jugendliche sittlich zu gefährden. Auf die Seiten 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 54, 98, 102, 104, 112, 130, 139, 140 wird verwiesen. Die beanstandeten Passagen, die derartige bis ins Einzelne gehende Szenen mit betonter Ausführlichkeit bringen, sind ohne jeden erkennbaren Sinn in die Erzählung eingestreut worden. Die Art und Weise dieser Darstellungen lässt den Schluss zu, dass sie nur des obszönen Reizes willen aufgenommen wurden. Sie sind geeignet, die Fantasie jugendlicher Leser negativ zu belasten, sie zu sexuellen Handlungen zu animieren und damit die Erziehung zu beeinträchtigen. Die sich in diesem Rahmen abspielenden Schilderungen von einzelnen mehr oder weniger banalen Begebenheiten, die im Übrigen ausschließlich negative Erscheinungen aufweisen, verdienen weder von Stil noch vom Stoff her ein besonderes literarisches Interesse. Im Auftrag gezeichnet Dr. Englert. Il ne faut pas être absolument moderne. Aus einem Interview mit Ernst Jünger, kurz vor seinem 103. Geburtstag. Was halten Sie von dem Verleger K.? Ich habe ihn erst neulich getroffen, das war noch vor dem Mauerfall. Aber der Mauerfall, das ist 8 Jahre her. Ja, neulich. Wer möchte schon gern 90 werden? Jeder, der 89 ist. Winston Churchill. Il ne faut pas. Über den Anachronismus. Modern ist ein schreckliches Wort für meine Ohren. Es erinnert mich an Modern. Gespräche mit Otto Klemperer. Mit wachsender Beschleunigung dessen, was einst Fortschritt hieß, nimmt auch die Ungleichzeitigkeit zu. Der Anachronismus ist zu einem unentbehrlichen Psychopharmakon der technischen Zivilisation geworden, als Antidot zu ihrer Zukunftssucht. So erklärt sich auch die Zähigkeit, mit der die Künste gleichsam als historische Wiedergänger ihren eigenen, oft beschworenen Hinschied überlebt haben. Das gilt auch für eine eminent anachronistische Figur, die des Dichters. Was an ihr interessiert, ist keineswegs, wie uns die Apologeten der Literatur weismachen wollen, irgendeine Aktualität, sondern im Gegenteil ihre Ungleichzeitigkeit. Es ist bekanntlich lange her, dass die Literatur als Leitmedium gelten konnte. Medien waren die Dichter, die man als Klassiker klassifiziert hat, in mehr als einem Sinn. Ihre Geisterunterhaltungen stellten Vermittlungen her, die sich lange Zeit als mustergültig erwiesen haben. Ob sie beispielsweise die Trennung von privater und öffentlicher Sphäre erfunden oder nur registriert aufgeschrieben haben, ist schwer zu sagen. Zwei exemplarische Figuren, die jede für sich ein folgenreiches mediales Kunstwerk hervorgebracht haben, können das bezeugen. Goethe kann als Erfinder der Persönlichkeit, Clemens Brentano als Produzent der romantischen Liebe gelten. In beiden Fällen handelt es sich um Selbstversuche. Der Autor war jedes Mal zugleich Experimentator und Versuchsperson. Ich stehe neben ihr auf der Treppe, da Napoleon und die anderen Fürsten auf- und ablaufen. In einer Nische mit Claudine und Bettine, wie eine Bildsäulengruppe vor den Augen aller Frankfurter. Ihr Betragen ist so toll zärtlich und aufsehenerregend, dass alles auf uns sieht. Ich stehe wie am Pranger. Mit unaussprechlicher Angst und trauriger Empfindung war es mir nur eine dunkle Empfindung, dass ihre Arme, die mich öffentlich umschlungen, mir wirklich ein Halseisen werden könnten. Der durchschlagende Erfolg, der ihren Selbsteröffnungen beschieden war, hat die Neuartigkeit ihrer Produktion unkenntlich gemacht. Dadurch, dass er den Verstoß zum kulturellen Vorbild, die Ausnahme zur Regel, die Extravaganz zur Trivialität werden ließ. Im emphatischen Sinn können ihre Entdeckungen heute nur noch in der Schlagerproduktion Geltung beanspruchen. Dagegen wirkten sie zu ihrer Zeit nicht nur als Innovation, sondern als Skandal. Um sich das zu vergegenwärtigen, muss man ihr Umfeld ins Auge fassen. Die zeitgenössischen Quellen liefern überwältigende Beweise dafür, dass sowohl Goethe als auch Brentano die Mitwelt auf eine schwer fassbare Weise gestört haben. Was ihnen an den beiden Dichtern nicht gepasst hat, das zu formulieren, waren die Zeitgenossen kaum in der Lage. Die Gründe, die sie vorbrachten, erscheinen im Rückblick eigentümlich hilflos, vordergründig und widersprüchlich. Man kann von einem tief sitzenden Widerstand sprechen, der sich nicht nur gegen das Werk, sondern gegen die Existenz der beiden Schriftsteller richtete. Ein jahrzehntelanges Umkneten, Interpretieren und Nachahmen war nötig, um sie dem lesenden Bürgertum schmackhaft zu machen. Interessanter als die Motive für die Ablehnung der Zeitgenossen, die nicht nur die Figur des Dichters, sondern auch dessen private Komplizen und Kontrahenten, besonders aber ihre Frauen, traf, sind die Kanäle, die sie suchte und fand. Zwar spielt dabei auch der Buchdruck als sozusagen offizieller Kanal eine Rolle, doch erweisen sich, je genauer man das Umfeld analysiert, die Rezensenten als bloße Sekundärquelle. Entscheidend ist das Medium des Klatsches als Nahtstelle oder Interface zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre. Ausschlaggebend ist das Urteil, das hinter dem Rücken der handelnden Person gefällt wird. Diese Nachrede ist uns, wenn auch oft nur an entlegener Stelle, überliefert, weil sie nicht auf die Hintertreppe beschränkt war, sondern fortwährend in Gestalt vertraulicher Briefe ausformuliert wurde. Alles rings um mich flieht mich mit schrecklicher Trauer. Ich bin meiner nicht mehr mächtig. Clemens ist wütend in die Auguste Bußmann verliebt. Und sie auch in ihn. Das gibt eine Geschichte. Die ganze Stadt redet von mir und ich liebe eigentlich nicht, sondern ehre nur den Mut und den entsetzlichen Charakter dieses Mädchens, der sich mit solcher Gewalt liebend zeigt. Heutzutage, da der private Brief zu den aussterbenden Medien gehört, haftet der Lektüre solcher Handschriften selber etwas Unzeitgemäßes an. Wer sie studiert, macht den Anachronismus nicht nur zum Thema, sondern auch zur Methode seiner Rekonstruktion. Die Mittel, die dabei zum Zuge kommen, bilden die Welt des Briefverkehrs auf spätere und ihrerseits bereits alternde mediale Formate wie das Hörspiel und die Talkshow ab, die es erlauben, das historische Material zu schneiden, zu kopieren, zu kleben und zu moderieren. Scrapbook. Neutrum. Sammelbuch für Ausschnitte, Bilder, Lesefrüchte etc. Siehe Scrap. Was übrig bleibt von den Klassikern, ist vielleicht jener Rest, der für uns als ungleichzeitige Ressource in Betracht kommt. Bisher jedenfalls ist es dem massiven Einsatz der elektronischen Simultanmedien nicht gelungen, uns die anachronistischen Geister, die wir Dichter nennen, auszutreiben. Ja, ich liebe dich unendlich. Aber dass ich es besser sagen kann als du, ist nicht wahr. Mir fehlen die Worte. Und viel bleibt mir noch im Herzen, was dir mein Schweigen, mein Händedruck sagen muss. Aber du, lieber Dichter, kannst zauberisch das geheimste Sinnen, Schweben, Wünschen und Ahnen der Liebe aussprechen. Zweimal hat sie mich geschlagen und mich endlich dahin gebracht, dass ich sie auch einmal gewalkt. Scrap. Erstens Neutrum A. Fragment of paper conversation. Fetzen, Stück Papier. Small, torn. Papierfetzen. B. Odds and ends. Reste. Of language. Brocken, Plural. C. Schrott. Zweitens, Verb, wegschmeißen, figürlich aufgeben, Plan, Projekt und so weiter. You can scrap that idea right away. Die Idee kannst du gleich vergessen. Scrap heap. Neutrum. On the scrap heap. Jemand wird nicht mehr gebraucht, jemand gehört zum alten Eisen. Scrappy. Adjektiv. Lückenhaft. Bericht, Bildung und so weiter. Lacking consistency. Unausgewogen, zusammengestoppelt. Der fortschrittliche Mensch ist ein Spielball des Fortschritts. Das Wort Zeitgeist ist ein Oxymoron. Nieder mit dem Massenmörder H.M. Enzensberger? Ein Sgraffito aus dem Jahre 1969, Frankfurt am Main, Kettenhof, Weglindenstraße. Urheber, Motiv und Bedeutung dieser Inschrift sind unbekannt geblieben. The principal responsibility of the writer is to let his own country down with a great, big and beautiful bang. Brendan Behan, Ex-Killer der IAA, im Gespräch mit Clancy Siegel. Vom Horror des Literaturbetriebs. In dieser Sphäre zwischen FAZ und ZDF, Ramsch und Bestenliste, Burda und Klagenfurt, ist der abgefeimte Manchester-Kapitalismus von 1891 noch heute lebendig. Rechtliche und soziale Bedingungen, wie sie seitdem für alle anderen Arbeitnehmer selbstverständlich geworden sind, haben in diesem Mikrokosmos, wo den Letzten die Hunde beißen, nach wie vor keine Geltung. I never read a book before reviewing it. It prejudices a man's soul. Davon, dass er keine Ahnung hatte, hatte Professor K. keine Ahnung. Ich lese nie ein Buch, bevor ich es rezensiere. Die Lektüre macht einen nur voreingenommen. Sidney Smith. Ein philosophisches Buch kann nie Schaden anrichten, da der gemeine Mann philosophische Bücher gar nicht liest. Daher wählt man auch in einem Lande, wo die Presse nicht frei ist, um den Buchhandel zu bewachen, immer solche Beamte, die nicht lesen. Denn man hat die Bemerkung gemacht, dass je weniger ein Mensch lieset, für umso gefährlicher hält er die Bücher. Und umso geneigter ist er, die ganze Welt seiner Diät zu unterwerfen. Antoine de Rivarol, Memoir, Paris 1824. Glaubt ihr denn, weil ich so lange geschwiegen, ich würde das fortan geduldig anhören? Wehe euch, wenn mir die Geduld reißt. Ihr Aasfliegen, Abendländer, Aufwischlumpen, Autoren, Bandwürmer, Bauchdiener, Brechpulver, Kabalenmacher, Zensoren, Diebslaternen, Dreckkäfer, Druckfehler, Dubletten, Eintagsfliegen, Frostbeulen, Fußschemel, Geifermäuler, Glockenschwängel, Grundsuppen, Hasenfüße, Heringe, Hungerleider, Janitscharen, Johanneswürmchen, Käsemaden, Kipper und Wipper, Kleckser, Krautköpfe, Laxiermittel, leibeigene Lichtstumpen, Mamelucken, Maultrommeln, Milchbrötchen, Murmeltiere, Nachtgeschirre, Nudeln, Papageien, Quappen, Räucherkerzchen, Referendare, Rohrdommeln, Stiefelkläste, Stöpsel, Sudler, Tintenkleckse, Tremulanten, Trüffelhunde, Untertanen, Vielschreiber, Vorhängschlösser, Wandläuse, Wische, Wohledelgeborene, Wurstmäuler, Zahnstocher, Zeitungsschreiber, Zitterale, Zwerge. Ihr solltet sehen, dass ich mit euch fertig werden kann. Ludwig Börne, Heringssalat. Briefe aus Paris. Mit freundlichen Grüßen, mit hämischem Grinsen, mit mürrischem Grunzen. Mit grämlichem Hüsteln, mit öligem Heucheln, mit christlichem Frösteln, mit albernem Gackern, mit sabberndem Schmeicheln, mit schamlosen Klauseln, mit geilen Finessen, mit fiesen Grimassen, mit schwülem Gefasel, mit feigem Gewinsel. Mit freundlichen Grüßen. Von der Kunst, einander niederzumachen. Die linken Bewegungen der letzten zwei Jahrhunderte haben sich auf einem Gebiet besonders hervorgetan. Dem der Beschimpfungen. Eine reiche rhetorische Tradition, die sich bis zur Französischen Revolution zurückverfolgen lässt, zeugt von einer Binnenkultur, die bis auf den heutigen Tag weiter blüht. Das Besondere an ihr ist, dass sich die Energie der Herabsetzung und der Verdächtigung nicht allein gegen den Feind, sondern vor allem gegen die eigenen Genossen richtet. Stilistisch gesehen lässt sich die Glanzzeit dieser Rhetorik auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren. Unübertroffen sind, wie so häufig in der Kulturgeschichte, die Klassiker. Marx und Engels haben sich nicht damit begnügt, mit vorgefundenen Klischees zu operieren. Ihr Briefwechsel ist reich an inspirierten Formulierungen, wenn es um die Charakterisierung ihrer zeitweiligen Bundesgenossen geht. Erfreulich ist dabei, dass diese Autoren vor Widersprüchen nicht zurückschrecken. Wie die folgenden Proben aus dem Register ihrer Injurien und Elogen zeigen. Michael Bakunin. Perfekter Ochse. Vieh. Moskowitisches Kuckucksei. Mohammed ohne Koran. Dicker Elefant. Hat mir sehr gut gefallen. Bruno Bauer. Ödestes Gewäsch. Breit getreten wie alter Kusches. Braver Mann. Johann Philipp Becker. Oh, konfuses Wischiwaschi. Konfusionsrat. Altes Vieh. Einer der nobelsten deutschen Revolutionäre. Hermann Eberbeck. Oh, Eberbeck. Konfusion zum Schwanz ausreißen. Kurzes Gedärm. Volkstümlicher Tripperdoktor. Liebenswürdiger Kerl. Ferdinand Freilichrath. Kommun und Feig. Pantoffelkriecherei. Mühsam herausgefurzter Gesang. Im eminenten Sinn des Wortes. Ein Freund. Na, na, na. George Julian Harney. Verleumder. Radamantos, träger Hund. Unser alter Freund. So viel Gräfin hat's. Alte Sau. Schmierer. Alte Hexe. Migräne. Alte Hure. Politischer Verstand. Sehr distinguiert. Karl Heinzen. Gemeiner dummer Rüpel. Und Gesinnungspflege. Großmäuliger Poltron. Ha, wie ein Frosch im Strychnin-Tetanus. Alexander Herzen. Gänzlich. Ja, Fantasielügen. Schwindler. Moses Hess. Scheiß Hess. Schlappschwanz. Frech verlogen. Schnöders Gesinde. Guter Kerl. Unser verewigter Freund, vieljähriger Bundesgenosse, Henry Meyers Heindmann. Henry Meyers Heindmann. Emsige Impotenz. Infamie. Er muss verrückt sein. Schurke. Sei ein Fähig. Jämmerlich und feig. Elend neidisch. Ganz gescheit. Karl Kautsky. Unendliche Bandwürmer. Katzkitzchen. Kapitale Dummheit. Anständiger Mensch. Äußerst braver Kerl. Polafok. Abkömmling eines Gorillas. Üble Narbe von einem Negerstamm. Inkurabler Narr. Sehr guter Freund, kreuzguter Kerl. Wilhelm Liebknecht. Vogelschein. Unglückliches Vieh, kleiner Klugschisser. Luder. Freund und Feind, bitte immer Datum angeben. Alexander Demand. Wie ein Schlagerdichter aus dem Jahre 1844 ein Wort erfunden hat. War wohl je ein Mensch so frech wie der Königsmörder Tschech? Denn er traf bei einem Haar unser teures Königspaar. Der abscheuliche Verräter, der verruchte Attentäter, der da schoss mit frechem Mut unserer Königin durch den Hut. Wie man sieht, verdankt sich das Wort Attentäter in Anlehnung an Übel- und Missetäter gebildet dem Reimzwang. Mit Windeseile hat er sich im deutschen Sprachraum verbreitet. Gar nichts gut, drum hau ihm auf den Hut. Hast du ihm auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. But our Nicaragua is a beautiful town. You buy a hacienda for a few pesos down. Ein Potpourri ist ein aus beliebten Melodien zusammengestelltes Musikstück. Das Potpourri entstand aus dem Quod Libet, unterscheidet sich jedoch von diesem dadurch, dass beim Potpourri Zitate bekannter Melodien nacheinander erklingen, während beim Quod Libet die verschiedenen Melodien auch gleichzeitig gesetzt sein können. Das Wort Potpourri wurde vom gleichbedeutenden französischen Potpourri übernommen. Ursprünglich bezeichnete das französische Wort ein Eintopfgericht. Wörtlich übersetzt bedeutet es verfaulter Topf. Ein Schütteltrauma. Schon der schlichte Reim macht, was er will. Er stiftet Zusammenhänge hinter dem Rücken des Verfassers, von denen dieser gar nichts geahnt hat. Das entlastet den Dichter, der behaupten kann, er könne nichts dafür, die Sprache habe sich gewissermaßen selbstständig gemacht. Noch extremer sind die formalen Restriktionen, denen der Schüttelreim unterliegt. Er gehorcht einem Mechanismus, der koboldartig jede Zensur überwindet. Das Unpassende ist seine Domäne. Nicht nur die Neigung zur Parodie fällt dabei auf, sondern auch die offenbar unwiderstehliche Tendenz zur Obszönität. Allerdings freut sich die Psychoanalyse dabei zu früh über solche Offenbarungen. Denn der Schüttelreim gibt das Unbewusste nicht nur preis, er macht sich darüber lustig. Der Reimzwang führt zur Zwanglosigkeit. Man könnte von einem verbalen Tourette-Syndrom sprechen. Wer davon befallen ist, der kann sich schwer seiner Suggestion erwehren. Scheinbar mühelos produziert er das Unaussprechliche. Andreas Thalmeyers kleine Kulturgeschichte. Brentano schrieb an Schlegel flugs, du bist und bleibst ein Flegel, schlucks. Es mied der prachtgewohnte Schinkel von seiner Kunst verschonte Winkel. Auf Zucht hat Jakob Grimm gebaut, stets hat ihm vor Klimbim gegraut. Euch stört, sprach Schopenhauer, mein Betragen, mein Unglück, meine Trauer, mein Behagen. Es schwärmten kaum von Schweinehirten die Damen, die um Heine schwirrten. Du findest wohl Balzac zu schmalzig, vielleicht ist dein Geschmack zu salzig. Man fragte sich in Linz, hat Kummerstifter? Er wird ja immer stummer. Kifter? Die Frauen fand Kierkegaard zu schwierig. Sie waren ihm, wie er schwor, zu gierig. Wer als Tribun ihn gekannt, der war von Bakunin gebannt. Die Rolling Stones, ich ahn es, taugen nicht viel in Herrn Fontanes Augen. Fanatiker verquasten Marx mit Hilfe angemaßten Quarks. Kein Zensor hat Baudelaire betrauert. Er wurde au contraire belauert. Das Leben war Gustave Flaubert vergällt, denn die Kritik hat ihn vulgär verbellt. Gewürgt von schwarzen Schlipsen im Salon fühlt sich Herr Ibsen schlimm. Herr Nietzsche galt Herr Wagner schlicht als dumpfer und verschlagener Wicht. Am Eiger sieht man Hodler jausen, entzückt, weil dort die Jodler hausen. Was macht der Meier am Himalaya? Wie kommt der Meier, der kleine Meier auf den großen Himalaya? Rauf, ja, da runter, ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Meier, er macht einen Rutsch und ist futsch. Deutsche Heldentaten feierte der Schlager gern auf seine Weise. Dem Nonsensliedchen »Was macht der Meier am Himalaya?« liegt so eine echte Heldentat zugrunde. Der Kolonialgeograf Dr. Hans Meyer, Mitinhaber des Bibliographischen Instituts in Leipzig, bestieg als erster Europäer den über 6000 Meter hohen Kilimandscharo. Noch in der wilhelminischen Ära hatten deutsche Forscher in den afrikanischen Kolonien zum Ruhme des Vaterlands gearbeitet. Nachdem die kurze deutsche Herrenphase in Afrika vorbei war, erinnerte sich der Schlager gern auf veralbernde Weise der ehemaligen Großmannszucht. Aus das große Schlagerbuch, herausgegeben von Monika Sperr. La Philosophie dans le Boudoir. Die Sodomie kommt meist aus Not, Sadismus macht die Wangen rot. Auch Theodor W. Adorno war sich, wie man sieht, für solche Sottisen nicht zu schade, auch wenn er dazu weder Schüttelreim noch Limerick bemühte. Wer das Allgemeine Deutsche Reimlexikon von Peregrinus Syntax, Leipzig 1826, zur Hand nimmt, dem wird vielleicht mit der folgenden Gebrauchsanweisung gedient sein. Erstens, der Reim ist an sich kein Thema. Die gescheiteste und amüsanteste Verteidigung des Reims, die es in deutscher Sprache zu lesen gibt, beginnt mit diesem Satz. Peter Rühmkorff, Ager, Ager, Zau, Zau, Rim. Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangsnerven. Hamburg 1981. Wer an der Vitalität des ältesten literarischen Zaubermittels zweifelt, den wird auch Peregrinus Syntax, vulgo Friedrich Hempel, nicht überzeugen. Sein Handbuch ist ein Vademecum für Eingeweihte, für Aficionados, für hemmungslose Liebhaber und professionelle Virtuosen. Zweitens, ein Lexikon kann nie zu umfangreich sein. Ein Lexikon kann nie zu umfangreich sein, aber Vollständigkeit ist ein leerer Wahn. Drittens, wirf das Buch weg und reime. Peregrinus Syntax in Ehren, Hut ab vor der Deutschen Akademie der Wissenschaften, aber... Viertens, im Zweifelsfall entscheidet nie das Buch, immer das Ohr. Verliebt hat sich Klaus Mann geräkelt, da hat der Haustyrann gemäkelt. Schien Prominenz Neruda wichtig? War jedes Rendezvous da richtig? Wie hat der ganze Clan gejammert, der sich an Karajan geklammert? Der Welt hat er auf Schritt und Tritt geschmollt und mürrisch hat sich Arno Schmidt getrollt. Auf den Lärm hin schwieg Hermlin. Hat sich's für Erich Fried gelohnt, dass er fürs deutsche Lied gefront? Kaum donnert Dichter Jandls Hammer, verstummt Verlagsbuchhandels Jammer. Der Beifall, nach dem Walser fischt, der hat ihn jedenfalls erwischt. Sich ohne Unterlass zu grämen, das droht selbst Günter Grass zu lähmen. Schon wieder stehen verwundert Hasser vor einem Bau von 100 Wasser. Auch wenn sein Ruf als Buhmann lockt, Herr Habermas vor Luhmann bockt. Mit Zeilen Heiner Müller knausert, seit sich sein Werk zum Knüller mausert. Oft zeigt auch Thomas Bernhard Geist, indem er, was er gern hat, beißt. Alexander Kluge, na, der sorgt für genug Eklat. Für Derrick hat sich längst ergeben, wie hirnlos deutsche Gangster leben. Ob's Peter Esterhazy störte, dass seinen Hohn die Stasi hörte? Breit über beide Ohren schmunzelt, wenn seine Dichter schmoren unselt. To come in. Managua, Nicaragua is a heavenly place. You ask a senorita for a little embrace. Medley. Als Medley, auch Hit Medley, bezeichnet man ein Lied bzw. ein Musikstück, das aus mehreren Teilen verschiedener originaler Musikstücke oder Lieder zusammengesetzt ist, bei dem die einzelnen Teile fließend ineinander übergehen. Die Logik der Zusammenstellung ist dabei oftmals eine klare thematische. Es werden etwa ausgewählte Stücke eines einzelnen Interpreten, Komponisten zusammengestellt oder es wird künstlerübergreifend nach stilistischen, etwa der Musikrichtung und inhaltlichen Kriterien verfahren. Auch können beide Vorgehensweisen gemischt sein. Die Lieder des Medleys sind in derselben Tonart oder es erfolgt eine Modulation von einer in die andere Tonart. Mojito. Saft einer halben Limette, ein paar Löffel Puderzucker, 6 cl Rum, weiß, Soda, Minzezweig. Im großen Becherglas Zucker und Limettensaft gut verrühren. Minzeblätter mit Stössel zerdrücken, ausgedrückte Limette dazugeben. Mit Crushed Eis auffüllen, runterzugießen und umrühren. Mit Soda abspritzen und mit Minzezweig dekorieren. Charles Schumann. La Cubana. Ja, ihr seid dabei gewesen. Damals in diesem verdammten Havanna. Jetzt aber ist es zu spät, denn mit uns fängt nichts mehr an. Und anzufangen ist mit uns nichts. La Cubana oder Ein Leben für die Kunst. Vaudeville in fünf Bildern von Hans Magnus Enzensberger nach Motiven von Miguel Barnett. Musik von Hans Werner Henze. Intermezzo. Havanna 1959. Personen. Amalia Falk, besser bekannt unter dem Namen Rachel, berühmter Musicalstar der 20er Jahre. Ophelia, ihr Dienstmädchen. Vorderbühne, abends. Ophelia kauert vor dem Radio. Es sind nur Pfeiftöne zu hören. Rachel steht am Fenster. Ophelia, ich spreche mit dir. Mach sofort das blöde Radio auf. Aber es ist eine Sondermeldung. Ein Hurrikan kommt auf uns zu. Ah, ein kleiner Hurrikan hier oder her. Kinderreihen sind das. Was hättest du erst gemacht, wenn dich der große Tornado von 1926 erwischt hätte? Ich glaube, ich hätte mich an die Wand nageln lassen. Du bist eben ein Feigling. Ich habe den Mann von nebenan her bestellt, den Alten. Wegen der Fenster, damit er sie zunagelt. Also, her mit dem Hurrikan! Kommen Sie. Revolution, schlechte Zeiten für die Kunst. Das Theater wird geschlossen. Simón Bolívar schrieb im Jahr 1830. In 20 Jahren des Befehlens bin ich zu einigen wenigen Überzeugungen gelangt. Erstens, Amerika ist für uns unregierbar. Zweitens, wer sich der Revolution verschreibt, pflügt das Meer. Drittens, das Einzige, was man in Amerika machen kann, ist emigrieren. Viertens, dieses Land wird in die Hände zügelloser Massen fallen, um später von unbedeutenden Tyrannen aller Farben und Rassen beherrscht zu werden. Am Hafen stand unbeweglich ein fauler Geruch. Üppig verblühte das Alte. Der Mangel nagte Tag und Nacht sehnsüchtig am Zehnjahresplan. Und ich schrieb am Untergang der Titanic. Schuhe gab es nicht. Und keine Spielsachen, und keine Glühbirne, und keine Ruhe. Ruhe schon gar nicht. Und die Gerüchte waren wie Mücken. Damals dachten wir alle, morgen wird es besser sein. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Naja, vielleicht nicht unbedingt besser, aber doch anders. Guillermo Cabrera Infante, eine Perversion der Geschichte. Im Sommer 1965 kehrte ich nach Kuba zurück. Der Mond schien wie vor der Revolution, die Sonne war dieselbe. Die Natur lieh dem Land ihre berüchtigte Schönheit. Die Geographie war am Leben, nur die Geschichte war gestorben. Das war nicht mehr Kuba. Es war nur noch ein Double, ein fehlerhafter Roboter, dessen Hersteller eine Mutation verursacht hatte, eine genetische Veränderung, einen Austausch von Chromosomen. Der Malecón war heruntergekommen, eine Ruine. Auf den Blumenbeeten von El Vidado, einst ein elegantes Villenviertel, wuchsen Bananen statt Rosen. Ein verzweifelter Versuch der Bewohner, ihre Lebensmittelrationen durch diese kümmerlichen Früchte aufzubessern. Die Schaufenster prahlten mit echten Kleidungsstücken, die niemand erwerben konnte, weil es unverkäufliche Muster waren. Andere Läden stellten marxistisch-leninistische Allegorien zur Schau, die eher als Dekoration gedacht waren, als von politischem Eifer kündeten. Die meisten Fenster allerdings waren vollkommen leer. Wer die Straßen entlang ging, die einst als Kubas Fifth Avenue galten, San Rafael oder Neptuno, Obispo oder O'Reilly, fühlte sich wie ein John Wayne, der über die Main Street einer Geisterstadt wandelt. In der Theorie sollte der Sozialismus den Reichtum vergesellschaften. In Kuba gelang es ihm, diese Praxis auf den Kopf zu stellen und die Armut zu sozialisieren. Und ich war zerstreut und blickte hinaus über die Hafenmauer auf die Karibische See. Und da sah ich ihn. Sehr viel größer und weißer als alles Weiße. Weit draußen. Ich allein sah ihn und niemand sonst. In der dunklen Bucht. Die Nacht war wolkenlos und das Meer schwarz und glatt wie Spiegelglas. Da sah ich den Eisberg. Unerhört hoch und kalt. Wie eine kalte Fata Morgana trieb er langsam, unwiderruflich, weiß auf mich zu. Hurrikan bewegt sich mit 120 Meilen pro Stunde auf Athena zu. Schau hier, o Sünder, schau! Ein neuer Trauerboot, der uns die Ninive, die Gottesstrafhand droht. Heb Herz und Augen auf, betracht den Sternenbogen. Welch eine Fackelkerz hat dir Gott aufgezogen? Frag, was der schnelle Lauf und seine Deutung sei. Es leuchtet dieses Licht der Welt zur Buß und Reu. Wann Gott sich zornig zeigt, so lässt er Sterne reden, die Diener seiner Rat und helle Strafpropheten. Wie dieses Flammenlicht zur Herzensbuß nicht lockt, der bleibe immerhin verdüstert und verstockt. Auf, Deutschland! Finde dich zur Reue deiner Sünden und tu wie Ninive. So wirst du Gnade finden. Aus dem Jahre 1680 zur Erscheinung des großen Kometen über Nürnberg. Meine Herrschaften, hier sehen Sie das Unerhörte, das noch nie Dagewesene, das Himmelsungeheuer. Und Sie sehen es nicht für einen Peso, nicht für 50 und nicht für 10. Sie sehen hier das Unerhörte für 5 Centavos. Und zwar ganz aus der Nähe. Vergessen Sie Ihr Riechsalz nicht, sonst trifft Sie der Schlag aus heiterem Himmel. Treten Sie näher, Sie werden weinen vor Schreck und erzittern vor Bewunderung, denn der Komet ist gefährlich und schön. The most ingenious way of becoming foolish is by a system. Ein System ist das raffinierteste Mittel, um sich zum Narren zu machen. Anthony, Earl of Shaftesbury. Versuche, die Welt oder auch nur einen Teil ihrer Phänomene einzuteilen, scheitern regelmäßig. Entweder an der jeweils gegebenen natürlichen Sprache oder an den Begriffen, mit denen wir operieren. Jorge Luis Borges beruft sich auf eine gewisse chinesische Enzyklopädie mit dem Titel Himmlischer Wortschatz wohltätiger Erkenntnisse, von der ungewiss ist, ob es sie je gegeben hat. Auf ihren weit zurückliegenden Blättern steht geschrieben, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren. A. Tiere, die dem Kaiser gehören. B. Einbalsamierte Tiere. C. Gezähmte. D. Milchschweine. E. Sirenen. F. Fabeltiere. G. Herrenlose Hunde. H. In diese Gruppierung gehörige. I. Die sich wie tolle gebärden. K. Die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind. L. Und so weiter. M. Die den Wasserkrug zerbrochen haben. N. Die von Weitem wie Fliegen aussehen. Damit ist nicht nur jede Möglichkeit, vollständige Listen aller Phänomene aufzustellen, aus den Angeln gehoben. Auch die Russell-Paradoxa der Mengenlehre werden auf heimtückische Weise gewürdigt. Beim Bürsten von Bürsten bleiben einige Fusseln hängen. Für Systeme scheint allgemein zu gelten, dass sie sich selbst mit noch unbekannten Graden der Annäherungsmöglichkeit nicht voll zugänglich sind. Niklas Luhmann, 1971. We all like to blame the systems, and so do the systems. Mark McGurl, The Program Era, Cambridge, Massachusetts, 2000. Ordnung ist das halbe Leben. Wie fängt man es an, den Weltuntergang zu malen? Die Feuersbrünste, die entflohenen Inseln, die Blitze, die Sonne bei allmählich einstürzenden Mauern, Zinnen und Türmen. Wieder scheitern, besser scheitern. Sandro Beckett. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Besser scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Wieder scheitern. Besser scheitern. Besser scheitern. Samuel Beckett. Bis dass der Weltuntergang glücklich vollendet ist. Die gelungene Darstellung einer Katastrophe nennen wir Kunst. Ein Weltuntergang aus dem Jahr 1773. Die Zeit der Propheten ist vorüber, die der Leichtgläubigen wird nie vergehen. Nur durch ein lächerliches Missverständnis hat einer unserer berühmtesten Akademiker einige Tage hindurch für einen Propheten gegolten. Jedoch haben seine angeblichen Weissagungen lebhaftes Schrecken erregt, wenigstens in der Gattung von Köpfen, die dafür empfänglich waren, und diese Gattung, wie man weiß, ist nicht die kleinste Anzahl. Man versichert, der Herr von Lalande habe einen Kometen entdeckt, der in kurzem, in 4 Wochen, das Ende der Welt herbeiführen könne. Er habe sogar in der Akademie darüber eine Denkschrift ablesen wollen. Man habe ihn bewogen, sie zu unterdrücken, um nicht ohne Not seine Mitbürger in Schrecken zu setzen oder um sie wenigstens in der kurzen Spanne Zeit, die ihnen noch übrig bliebe, sich ruhig erfreuen zu lassen. Zwar setzte man hinzu, sei 60.000 gegen 1 zu wetten, dass der Komet großherzig unserer schonen werde. Allein diese Rechnung gab der Mähre nur mehr Wahrscheinlichkeit und ließ dennoch wenig Hoffnung übrig. Denn man kann ja in einem Lotto gewinnen, worin sich 60.000 Nieten befinden. Folglich kann man auch ebenso verlieren. Und das Ungeheure der Gefahr steht in gar keinem Verhältnis mit der endlosen Zahl von Zufälligkeiten, die einen allenfalls sicherstellen könnten. Siehe da, gerade wie zur Zeit des tausendjährigen Reiches. Frauen, die so unschlüssig sind, ob es wohl noch der Mühe lohne, Kinder mit ihren Ehemännern zu erziehen. Andere, aber besonnenere, die über Hals und Kopf eilen, einen Schluss einem Romane zu geben, den sie ohne den verdrießlichen Umstand doch so gern noch ein 14-Tägelchen empfindsam fortgesponnen hätten. Ekele Poeten, die weder Komödie noch Tragödie mehr schreiben wollen für ein Geschlecht, das in kurzem dahingeschwunden wohl nicht der Mühe wert sei, dass man ihm Tränen oder Lachen abpresse. Staatsklügler, plötzlich gehemmt in ihren erhabenen Grübeleien über die Glückseligkeit einer im Untergang begriffenen Nation. Ich übertreibe ein wenig. Ganz so arg ist der Schrecken nicht gewesen. Zwar haben mehrere Frauen die Vorsicht gebraucht, sich auf den Anhöhen von Montmartre einzumieten. Andere, besser in der Erdkunde bewandert, haben sich bitterlich darüber beschwert, dass Herr von Lalande nicht früher vor den Launen des Kometen gewarnt, um Leuten von gewissem Stand und Rang so viel Zeit zu lassen, dass sie sich nach Amerika auf den Gipfel der Anden oder der Cordilleras hätten flüchten können. Aus Melchior Grimms und Diderots Korrespondenz von 1753 bis 1790 an einen regierenden Fürsten Deutschlands gerichtet. So, denke ich mir, wird die Welt untergehen, unter dem Jubel der witzigsten Köpfe, die da meinen, es wäre ein Witz. Sören Kierkegaard. Nel peggio non c'è fine. Italienisches Sprichwort. Ein Ächzen war es. Nein, ein Rasseln, ein Dröhnen, eine rollende Folge von Schlägen, als würden in einem Gewölbe Gegenstände tonnenschwer in die Tiefe geworfen und diese undenkbar schweren Dinge zerschmetterten, fallend alles. Es war ein Geräusch, wie es nie zuvor ein Mensch vernommen hat und wie es keiner von uns, solange er lebt, je wieder zu hören hofft. Von diesem Augenblick an war kein Schiff mehr vorhanden. Was dann kam, waren die Schreie. Eine Notiz über das Unerforschliche. Die ganze moderne ökonomische Entwicklung hat die Tendenz, die kapitalistische Gesellschaft mehr und mehr in ein riesiges internationales Spielhaus umzuwandeln, wo die Bourgeois Kapitalien gewinnen und verlieren infolge von Ereignissen, die ihnen unbekannt bleiben. Das Unerforschliche thront in der bürgerlichen Gesellschaft wie in einer Spielhölle. Der Spieler aber ist ein höchst abergläubisches Wesen. Die Habitués der Spielhöllen haben immer magische Formeln, um das Schicksal zu beschwören. Der eine murmelt ein Gebet zum heiligen Antonio zu Padua oder irgendeinem anderen Geiste des Himmels. Ein anderer setzt nur, wenn eine bestimmte Farbe gewonnen hat. Ein dritter hält mit der linken Hand eine Hasenpfote fest. Und so weiter. Das unerforschliche soziale Art umhüllt den Bourgeois, wie das unerforschliche der Natur den Wilden. Paul Lafargue, Die Ursachen des Gottesglaubens, 1906. Ich bin Gott sei Dank nicht besonders religiös. Georg Friedrich Händel. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Nach der Blase ist vor der Blase. Eine Unterhaltung über Krisen und andere Widrigkeiten. Besitzen Sie Aktien? Nein. Das ist ein Spiel, das mich langweilt. Mich interessieren auch Spielcasinos nicht. Ich kann da keine Stunde bleiben. Ich verliere dort so schnell wie möglich mein Geld, nur damit ich wieder herauskomme. Warum fragen Sie mich? Ich bin kein Experte, nur ein bescheidener Beobachter. Ich habe noch nicht einmal Geld verloren. Wundert es Sie, wie hart, schnell und tief diese Krise einschlägt? Was mich eher wundert, ist, dass die Leute von ihr überrascht oder geschockt sind. Merkwürdig, dieser fantastische Gedächtnisverlust. Wer auch nur ein bisschen Wirtschaftsgeschichte kennt, eine Prise Marxismus, kann dabei nicht schaden, der weiß, was seit über 200 Jahren Geschäftsgrundlage ist. John Law hat 1720 mit seiner Mississippi Company Aktien ausgeteilt und eine riesige Kreditblase ausgelöst mit allem, was dazugehört. Immobilienspekulation, Konsumrausch, Schuldenmacherei. Frankreich ist damals knapp am Staatsbankrott vorbeigeschrammt. Und so ging es durch die Jahrhunderte munter weiter. Skandinavien, Mexiko, Asien, Argentinien, Japan. Das ist gar nicht so lange her. Alles schon vergessen? Ein schwacher Trost. Die Dynamik der Krisen gehört zum Betriebssystem des Kapitalismus. Machen Sie es sich nicht zu einfach? Es geht dabei doch auch um Moral. Haben die Banker moralisch versagt? Oh, ist ein bisschen viel verlangt, dass ausgerechnet die Banker für die Moral zuständig sein sollen. Übrigens will auch der kleine Anleger eine saftige Rendite sehen. Fragen wir einmal den ehemaligen Marxisten. Ist der Kapitalismus am Ende? Wieso ehemalig? In meinem Werkzeugkasten finde ich nach wie vor die eine oder andere Brechstange aus der Werkstatt des Herrn Marx, die mir brauchbar scheint. Nur an dem berühmten revolutionären Subjekt scheint es zu hapern. In der Fußgängerzone ist es jedenfalls nicht zu finden. Haben Sie nie an eine Alternative geglaubt? Was den Glauben angeht, so bin ich dafür eher unbegabt. Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass der Kapitalismus mit allen kann. Mit der Demokratie ebenso wie mit der Diktatur, mit dem Faschismus ebenso wie mit einer chinesischen Partei, die sich kommunistisch nennt. Offenbar ist die Reproduktion des Kapitals gegenüber dem herrschenden politischen System weitgehend indifferent. Das klingt kaltblütig. Tut mir leid, aber ich fürchte, dass es sich hier nicht um eine Herzensangelegenheit handelt. Jeder, der erlebt hat, wie eine Gesellschaft völlig am Boden liegt, weiß, was das bedeutet. Deklassierung, Armut, Hunger. Sonderbar, dass die Deutschen, die man in jedem Winkel der Erde von Bolivien bis Tibet antrifft, nicht einsehen wollen, dass sie nach wie vor in einem Narrenparadies leben. Sie sind verdutzt oder empört, wenn das Wirtschaftswachstum unter die Nulllinie rutscht, als wäre das Weltende nahe. Offenbar wollen sie gar nicht wissen, wie der Kapitalismus funktioniert. Die Kapitalismuskritik ist jedenfalls im Aufwind. Der katholische Erzbischof von München, Reinhard Marx, sagte, wir stünden alle auf den Schultern von Karl Marx. Das ist doch grandios. Das Kapital war immer ein tolles Buch. Stark in der Analyse, schwach in der Prognose. Im Kalten Krieg hätte eine solche Bemerkung von einem Bischof noch einen Skandal ausgelöst. Heute kann der Kapitalismus damit sehr gut leben. Die Kritik ist es doch, was ihn am Leben hält. Hätte es die nicht gegeben, so wäre er schon längst an die Wand gefahren. Kann man ihm denn nicht mit moralischen Einwänden heimleuchten? Ach, nichts ist leichter als das. Jede Sonntagspredigt schafft es mühelos. Nur habe ich den Eindruck, dass damit wenig getan ist. Und das hat seine Gründe. Fatalerweise hat der Kapitalismus, wenigstens in unserem Teil der Welt, einen in der ganzen Menschheitsgeschichte nie dagewesenen Wohlstand hervorgebracht, auf den die meisten von uns höchst ungern verzichten würden. Interview von Markus Brauk und Matthias Matusek in Der Spiegel, Nummer 45, 2008. Eines Tages sagte ich mir, das Interview ist die Kunstform unserer Zeit. Denn das großkapitalistisch Schöne am Interview ist, dass der Interviewte die ganze geistige Arbeit hat und nichts dafür bekommt, während der Interviewer eigentlich nichts tut, aber dafür honoriert wird. Robert Musil, Interview mit Alfred Polger. Eine Unterhaltung über den Tabak. Sie rauchen auch in der Natur? Ja, rauchen kann man überall. Außer in Amerika natürlich. Aber warum? Ja, wissen Sie, was die Leute immer vergessen bei dieser Manie der Teufelsaustreibung? Das ist ja eine Art Exorzismus, was wir hier haben. Die vergessen, es ist ein Brandopfer, das Rauchen. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, unbedingt. Rauchen ist eine kultische Handlung. Denn damit bringt man den Göttern ein Brandopfer dar. Und ich finde es ein bisschen gottlos, wenn man gar nicht raucht. Es kann aber sehr schädlich sein. Ja, da haben Sie recht. Aber wenn man, wie in vielen Religionen üblich, seine Schafe, seine Ziegen oder seine Kamele schlachtet und verbrennt, ist das harmlos? Ich bitte Sie, im Vergleich dazu ist eine Zigarette gar nichts. Und wenn man dann, ein paar Monate kürzer lebt, in Gottes Namen. Immerhin haben Sie jetzt schon eine Woche lang nicht mehr geraucht. Na, Kunststück, weil ich erkältet war. Man muss nämlich fit sein, wenn man rauchen will. Das ist nur etwas für gesunde Menschen. Das wird bös enden. Die Schwarzmalerei ist auch nicht weniger ruchlos als der Optimismus. Eine Frage der Hygiene. Eine Gesellschaft, die Angst vor dem Komischen hat, gibt damit sehr schnell zu erkennen, dass sie schwach ist. Jede Gruppe von Menschen, die sich nicht wenigstens einmal in der Woche der Prüfung des Lächerlichen unterzieht, erweckt den Anschein, nicht sehr reinlich zu sein, wie jemand, der sich nicht badet. Der Ernst, in den man sich bei Tag und Nacht hüllt, die mechanisch eingeübte Selbstsicherheit, die Dummheit, die man mit philosophischen Argumenten und Polizeiverordnungen verteidigt, hinterlassen auf jedem und noch auf dem von der Natur am besten ausgestatteten Gesicht schmuddelige und fette Flecken. Vittorio Brancati, Diario Romano, Milano 1961. Damals. Damals. Die 50er Jahre waren in Deutschland ja ein bisschen langweilig. Nein, sehr langweilig. Zum Schreien langweilig. Ich wollte aber nicht den ganzen Tag lang schreien, also packte ich damals meine Sachen zusammen und zog nach Norwegen. Dort war es ruhig, aber nicht langweilig. Die Norweger waren so ruhig wie die Fische. Als ich ankam, sagten sie fast gar nichts. Dafür sind sie in der ganzen Welt berühmt. Erst nach ein paar Wochen murmelten sie manchmal, wenn sie mich sahen, Morn. Das heißt so viel wie guten Morgen. Aber die Norweger sagen auch mittags, abends und nachts Morn. Wenn sie es besonders herzlich meinen, sagen sie sogar Monda. Als die ersten Monate vergangen waren, saß ich eines Abends in dem einzigen Café des Dorfes. Es war ein wenig schmutzig, aber ganz gemütlich. Leider war kein Tisch mehr frei, also setzte ich mich zu dem Postboten. Der Postbote war mein bester Bekannter, weil er mir so viele Briefe bringen musste. Wir unterhielten uns, ruhig wie die Fische, und tranken Bier, denn in einem norwegischen Café gibt es keinen Schnaps und keinen Wein. »Wann bist du eigentlich geboren?«, fragte der Postbote plötzlich. »In unserem Dorf duzen sich alle Leute. Komische Frage. Die Norweger sind, glaube ich, sehr neugierig. Aber fast immer verstecken sie ihre Neugier. Es ist nämlich unanständig, neugierig zu sein. Und unanständige Norweger gibt es nicht.« Das ganze Dorf schien gespannt auf meine Antwort zu warten. »Ich bin 1929 geboren«, sagte ich. »Ach so«, sagte der Postbote. Das ganze Dorf schien sich zu freuen, dass ich 1929 geboren war. Dann tranken wir noch ein paar Gläser. Um 9:30 wurde das Café geschlossen. Ja, es war eben ein sehr anständiges Dorf. »Monda«, sagten wir, als die Bedienung die Stühle auf die Tische stellte. Wieder ein paar Monate später, als die Touristen wie Steine am Strand lagen, ohne sich zu bewegen, saß ich wieder einmal in unserem anständigen, schmutzigen, gemütlichen Café. Jetzt sprach der Postbote schon fließend norwegisch mit mir. Die Tür ging auf und herein kamen zwei Herren mit verhältnismäßig roten Gesichtern. »Gestatten Sie«, sagten die beiden Herren in fließendem Deutsch, »denn wie immer war in unserem Café kein Tisch mehr frei.« Wir nickten nur. »Ja«, sagte der eine Herr, »Norwegen ist herrlich. Kennen Sie vielleicht Norwegen von früher?« »Nein«, sagte der andere Herr, »leider nicht.« »Es war die schönste Zeit meines Lebens«, sagte der erste, »damals, 1941.« »Ja, damals«, sagte der andere. »Waren Sie auch Offizier?«, fragte der erste. »Ja, aber leider nur in Belgien.« »Das kann doch nicht wahr sein«, dachte ich. »Seitdem liebe ich Norwegen«, sagte der erste Herr. »Die Natur, wissen Sie, und die Menschen, so anständig und immer so schweigsam.« Das ganze Dorf hörte zu und schwieg. »Gibt es denn hier kein Bier?«, rief der zweite Herr. Wir schwiegen wie die Fische. »Sie kennen Norwegen nicht«, sagte der erste Herr. »Bier heißt nämlich hier Öl.« »Jawohl, Öl, da staunen Sie, was? Öl, Öl«, rief er. Niemand hörte ihm zu. Erst stand der Postbote auf, dann ich, und wir gingen, ohne Monda zu sagen. Die Bedienung kam und stellte unsere Stühle vor den beiden Herren auf den Tisch. Und obwohl es erst 5 Uhr nachmittags war, war das Café auf einmal leer. Monda. Ich will mit alledem nur sagen, ihr habt es nicht mit einem Tagebuch zu tun, sondern mit einem Capriccio, einem Quodlibet, einem Potpourri. Besser gesagt, mit einem Album. Hörcollage nach dem gleichnamigen Buch von Hans Magnus Enzensberger. Bearbeitung Christiane Ohaus. Erster Teil. Es sprachen Hans Magnus Enzensberger, Guido Gallmann, Eva Gosjejewitz, Uta Halland, Sascha Maria X, Heidi Jürgens, Peter Kämpfe, Andreas Krämer, Theo Krämer, Mark Linden, Friedhelm Tock, Susanne Schrader, Anastasia Stichnot, Jürgen Uter, Willi Schwarz und Samuel Weiß. Komposition Michael Riesler, Akkordeon Jean-Louis Martinier, Klarinette Michael Riesler. Ton Klaus Schumann, Technik Christine Potschkat, Regieassistenz Wolfgang Sesko, Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen und Deutschlandradio Kultur aus dem Jahr 2011. Den zweiten Teil des Hörspiels anlässlich des 90. Geburtstags von Hans Magnus Enzensberger hören Sie am kommenden Sonntag um die gleiche Zeit hier auf NDR Info. Das Hörspiel steht 12 Monate in der ARD Audiothek für Sie zum Anhören bereit. NDR Info. Jazz. Big Band. Hallo und willkommen. Henry Altmann begrüßt Sie zur Big Band-Sendung. Manchmal liegt die Zukunft ja in der Vergangenheit. Auch und gerade im Jazz. Klar, als Student, da beschäftigt man sich mit der Jazzgeschichte und der Jazztheorie. Und da steht George Russells Lydian Chromatic Concept ziemlich weit oben im Komplexitätsgrad. Und daher live oder im Schaffen eher zu vernachlässigen. Manchmal wird aber auch Musik daraus per Zufall. So ging es dem in London lebenden Pianisten Hans Koller und so hört sich's mit der NDR Big Band an, Ästhetik. Thank you. Ästhetik. Hans Koller hat eine George Russell-Komposition für die NDR Big Band arrangiert. Mark Copland war darin der Solist. Auf den großen Jazz-Theoretiker ist Koller übrigens eher per Zufall gestoßen. Besser gesagt, durch mehrere Zufälle. Ich habe ihn dann irgendwie wiederentdeckt sozusagen. Also ich hatte, deswegen ist auch Mike Walker hier in der Woche, ich habe mal Mike Walker gehört mit ihm einmal. Und dann habe ich sein 80. Geburtstagskonzert gehört in London. Das war vor ja, vielleicht 12, 13 Jahren so ungefähr. Und da habe ich dann George Russell kennengelernt danach. Ich war da mit Michael Gibbs zusammen in einem Konzert, weil Michael Gibbs bei ihm mal in Tanglewood in 1959 ein paar Stunden, Unterrichtsstunden gehabt hatte. Und Michael Gibbs hat zu mir gesagt, komm, let's go and see George. Und dann, ich habe da ein bisschen erst Angst gehabt, oh, ich möchte da jetzt da nicht backstage gehen. Und da war der Michael, typisch Michael, hat gesagt, nein, nein, wir müssen George. Und ich werde es nie vergessen, weil wir haben da eine schöne Schlange gestellt, ans angestellt und wollten dann Georges Hand schütteln. Und als wir dann endlich so dran kamen, dann wusste ich nicht, was ich sagen sollte natürlich. Dann habe ich halt dann gesagt, oh, thanks for the concert, beautiful concert. Und dann hat er geantwortet, the concept. Also er hat mein Konzert missverstanden als Konzept. Und dann habe ich gedacht, Konzept. Ah, the Lydian Chromatic Concept. Und das blieb eben mit mir. Genau, da war doch was. Und dann habe ich das doch nochmal angeschaut. Davon gewusst, aber ich habe da keine Chance gehabt. Das war mir zu unverständlich und zu esoterisch. Und dann, aber eben nach dem Konzert, dann habe ich es nochmal angeschaut. Und dann habe ich das ein bisschen ernster genommen und ein bisschen studiert. Und ich habe dann irgendwann mal, bin ich dann reingekommen. Noch eine Sache muss ich dazu sagen. Da habe ich gerade in Birmingham Conservatoire Komposition unterrichtet. Und da kam einer von Forschung an und sagte, ah, oh, könntest du mal einen Vortrag halten über George Russells Lydian Chromatic Concept? Das war halt totaler Zufall. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerade irgendwie dabei. Und dann habe ich da ein Seminar gehalten und dann, Herr Koller, machen Sie doch eine Doktorarbeit. Wir würden Ihnen sogar das bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war ja schon 35, dann braucht man keine Doktorarbeit mehr machen. Aber der hat das dann angeboten und ein Stipendium rausgesucht und dann habe ich das gemacht halt über 5 Jahre. Und das habe ich vor zwei Jahren habe ich dann fertig gemacht damit. Wie rasant so ein hochkompliziertes Konzept sich anhören kann, wenn Russell den Koller bekommt, das hören wir im folgenden Arrangement Kollers von Ihr Hypercry, Ihr Balsebub. Thank you. Hypocrite, Beelzebub, Hans Koller und die NDR Big Band, Mike Walker Gitarre, Klaus Heidenreich Posaune und Fete Felsch am Altsaxophon waren die Solisten. Koller, wir haben es eben gehört, hat sich intensiv mit den jazztheoretischen Konzepten George Russells beschäftigt. Der gehörte ja Ende der 1950er, Mitte der 1960er Jahre zu jenen, die in den USA Überlegungen anstellten, wie man die Kraft des Jazz mit den Ansprüchen der zeitgenössischen klassischen Musik verbinden könnte. Teilweise hatte das Sektencharakter, man war drin oder man war draußen, durchaus hermetisch wurden da Erkenntnisse und Theorien verteidigt bzw. in Angriff genommen. Über diesen Auseinandersetzungen gerieten Drive und Soul der Musik Russells ein wenig ins Hintertreffen. Und Koller hat sie wiederentdeckt. Wenn man jemand von Konzept spricht, dann, ja, dann, das kann natürlich kompliziert werden. Allerdings, man muss sagen, wenn du dann die George Russell-Aufnahmen anhörst, er war ja ursprünglich Schlagzeuger. Er hat angefangen als Schlagzeuger, hat auch mit Benny Carter gespielt. Und als er Max Roach gehört hat, da hat er dann aufgehört, Schlagzeug zu spielen. Und er war dann Freund mit Max Roach und hat dann nach seiner Krankheit auch mit Max Roaches Familie in New York gewohnt. Die haben ihn aufgenommen. Sehr interessante Biografie übrigens, George Russell. Aber er war einfach, er war schon ein Groove-Meister auch. Es geht da nicht nur intellektuell um die 12-Ton. Es ist eine Art 12-Ton. Ich hoffe, wir haben Zeit. Ich kann ein bisschen was erklären. Also es geht um Symmetrie und so weiter. Aber sagt auch immer wieder in Interviews, Jazz ist Volksmusik, ist Folkmusik. Und Jazz ist nicht Zwölftonmusik, also nicht, es ist nicht klassische Musik, weil es hat Asymmetrie und Asymmetrie ist Groove und es ist nicht nur, 1960 sagt er in einem Interview, die Zukunft des Jazz, es wird mehr chromatisch werden, aber es wird immer Volksmusik, Tanzmusik sein für ihn. Groove. Und Groove ist das Nicht-Intellektuelle im Jazz, das ist die Bauchseite des Jazz. Und da war er immer dabei, obwohl es dann sehr abstrakt wurde, aber für ihn war es doch immer Tanzmusik letztendlich, ne? Volksmusik. Und es war eine eigene Musik und es war nicht zeitgenössische klassische Musik. Konzepte sind ja letztendlich nur das Gerüst, die theoretische Vorbereitung. Die Wahrheit, die liegt auf dem Platz, respektive auf der Bühne. Man will die Emotion hören, ne? Das ist klar. Das ist das Ziel. Es ist halt auch schwer, aber das ist die Situation, in der die Jazzmusiker schon immer waren und immer sein werden. Es darf nicht nach Kopf klingen. Es muss nach Herz und nach Bauch klingen. Aber ohne Kopf kommst du nicht dahin, ne? Also ist die Interaktion zwischen den drei Elementen. Also es muss emotional sein, es muss Groove sein, es muss Bauch sein. Aber der Kopf muss da. Ohne Kopf geht's nicht, sonst würden wir nicht fortschreiten. Dann schreiten wir mal weiter. Koller hat in der Verbindung Kopf-Bauch auf jeden Fall große und überzeugende Schritte getan. Hier ist der nächste: Flight of Love. Thank you. Flug der Liebe. Hans Koller dirigierte im Februar 2018 die India Big Band in seinem Titel Flight of Love. Als Solisten hörten sie Mark Copland am Klavier und den Gitarristen Mike Walker. Damit wäre die Big Band Sendung auf NDR Info schon wieder zu Ende. Das heißt fast. Einen kurzen Titel von und mit Hans Koller und der NDR Big Band haben wir nämlich noch. Und außerdem, nächsten Sonntag gibt's wieder ab 22.30 Uhr den zweiten Teil unseres kleinen Workshops zum Thema lydisch-chromatisches Konzept und was man daraus machen kann, mit Hans Koller zu hören. Für heute danke ich fürs dabei gewesen sein und wünsche eine gute Woche. Am Mikrofon war Henry Altmann. Sie hörten Aufnahmen der NDR Big Band. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Nachtclub. Und von Montag bis Donnerstag hören Sie hier auf NDR Info um 22.05 Uhr die Sendung Play Jazz. Alle Informationen zu unserem Programm finden Sie im Internet unter ndr.de/jazz.